Kundgabe 6290. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1955. Schicksalsschläge. Heilsmittel. Die Wunden, die ich euch schlagen muss, wenn ich euch nicht dem ewigen Tode verfallen lassen will, sind wahrlich nicht der Ausdruck von Zorn, von Lieblosigkeit. Sie sind auch keine Zeichen gerechter Strafen für eure Verfehlungen. Sie sind nur Heilsmittel, Krankheiten, an denen ihr selbst schuld seid, wieder von euch zu nehmen, und sie sind nötig, um euch wieder gesunden zu lassen an eurer Seele. Durch eigenes Verschulden seid ihr aus der Ordnung getreten. Ansonsten nur Glück und Seligkeit euer Los wäre. Glaubet es mir, dass ich euch viel lieber Seligkeiten bereite, dass ihr selbst es mir aber unmöglich macht, so wie ihr aus meiner Ordnung heraustretet. Dass ich aber alles versuche, um euch wieder zur göttlichen Ordnung zurückzuführen, um euch wieder unbegrenzt beglücken zu können. Je mehr Not und Kummer, Elend und Krankheit auf Erden ersichtlich ist, desto ärger sind die Verstöße wider meine Ordnung. Und aus der Not selbst könnet ihr Menschen es ersehen, auf welchem Tiefstand ihr angelangt seid. Denn ich würde wahrlich lieber die Menschen in Seligkeit wissen, als unbegründet harte Plagen über sie kommen lassen, um meine ewige Ordnung wiederherzustellen. Und wenngleich der Einzelne meinet, kein so großer Sünder zu sein, wie das Unglück ist, das ihn betroffen hat. Ihr Menschen kennet nicht die Zusammenhänge. Ihr kennet auch nicht die Auswirkung eines Unglückes in seinem Umfang. Und ihr wisset nicht, wem wieder das Schicksal des Einzelnen dienet zum Ausreifen. Ihr wisset auch nicht, was ihr freiwillig auf euch zu nehmen euch erboten habt vor eurer Verkörperung als Mensch. Ich aber weiß um alles. Und ich lege euch wahrlich keine größere Last auf, als ihr ertragen könnet. Zudem erbiete ich mich selbst als Kreuzträger, wenn euch das Kreuz zu schwer dünkt. Aber ihr nehmet meine Hilfe leider nicht oft in Anspruch, und darum klaget ihr ob der Last und murret oft, dass es für euch zu schwer sei. Liebe bewog euch, euch selbst zu erbieten zum Tragen einer Kreuzeslast. Im Erdenleben aber wisset ihr nicht, warum ihr leiden müsset, die ihr glaubet, mir anzugehören durch euren Willen. Doch ich will, dass ihr auch ohne Wissen um die Ursache still und klaglos euren Weg gehet, dass ihr ergeben euer Kreuz auf euch nehmet. Ich will, dass ihr euch immer beuget unter meinen Willen, in der Erkenntnis, dass der, dem ihr euch unterstellt, ein Gott der Liebe ist und dass alles, was von ihm kommt, euch zum Segen gereichen wird. Darum lehnet euch nicht auf gegen euer Schicksal, was es euch auch bringen mag, wenn ihr mir angehören wollet, dann klaget und murret nicht, sondern seid immer dessen gewiss, dass es nur zu eurem Heil ist, dass es immer nur Hilfe bedeutet und Herstellen meiner Ordnung von Ewigkeit. Seid gewiss, dass ihr dereinst es erkennen und mir dankbar sein werdet, dass ich euch diesen Erdenweg gehen ließ mit seinen Beschwerlichkeiten, mit seinen Schicksalsschlägen, aber auch mit meiner Liebe. Die Begründung ist für alles, was euch betrifft, weil sie immer nur will, dass ihr selig werdet. Amen.